dass er den Tiger lacht. Zusammen alles zu Staub gemacht. Doch was wir in uns entfacht, hat uns den Hass gebracht. Die Fackeln, die wir uns waffen, verbrannten das, wo wir uns trafen. Alles, was geblieben ist, der Hass, der uns zerfrisst. Der zwischen Mensch und Verband liegt nur tot in Niemandsland. Das aufgewühlteste Brache, er liegt in einer roten Lache. Ich weiß nicht, wie's dazu kam. Eins waren unsere Herzen warm. Doch der Winter kam mit voller Wut und riss auf eine tiefe Schlucht. Der zwischen Mensch und Verband liegt nur tot in Niemandsland. Das aufgewühlteste Brache liegt in einer roten Lache. Keiner kann in Frieden leben, ist dazwischen das Land eben. Einer nur kann oben stehen, der andere muss zugrunde gehen. Und ich harre Wahnsinnigkeit, ertrage unendlich jedes Leid, um der Einzelnen im Streit zu stehen und auf dich hinabzusehen. Der zwischen Mensch und Verband liegt nur tot in Niemandsland. Das aufgewühlteste Brache liegt.